In der TVRK wurden viele Bücher herausgegeben, die zur Verwandlung des ganzen Volkes in wissenschaftlich-technische Talente und dem Aufbau eines an Talenten reichen Landes beitragen können. Die Bücher Handbuch für den Gebrauch der Wörter Art, Moral und Mensch, ergänzte Auflage und Das Leben und die Verdienste der hervorragenden Mathematiker, die vom Verlag für Wissenschaften und Enzyklopädien herausgegeben wurden, erweitern den wissenschaftlich-technischen Gesichtskreis der werktätigen Jugendlichen und Studenten und vermitteln ihnen reiche Allgemeinkenntnisse. Auch andere Verlage wie der Industrieverlag, der Landwirtschaftsverlag, der Verlag der Gesellschaftswissenschaften und der Verlag für fremdsprachige Bücher publizierten die Bücher über Wissenschaft, Technik und Allgemeinwissen, die die nützlichen Materialien in verschiedenen Bereichen enthalten.